mit unseren schwachen Lungen und unseren Sprachfehlern und unseren Sälen, die für ganz andere Zwecke erbaut worden sind. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Wir freuen uns über Kommentare oder Nachrichten an brüder@wdr.de. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. WDR 3. Wenn euer Leben nicht ohne Musik funktioniert, dann ist dieser Podcast für euch. WDR 3 Classic Crush. Unser neuer Musikpodcast mit Simon Höfele. Hi, ich bin Trompeter, Fotograf und seit neuestem bin ich auch Host des Podcasts Classic Crush. Classic meets Reality. Junge Musiker sprechen über das, was sie bewegt. Benefizkonzerte spielen, das ist ja schön, aber das ist eigentlich das Mindeste, was ich machen kann. Der neue Podcast WDR 3 Classic Crush. Ich bin hyped. In diesem Sinne, bis bald. Alle 14 Tage neu in der ARD Audiothek.